sind in einer Predigtreihe im Johannesevangelium und da kommen wir heute zum Kapitel 1, Vers 19 bis 31. Ich lese den Predigtext. In welcher Weise Johannes auf ihn, das ist Jesus, in welcher Weise Johannes auf Jesus hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes ließ alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen, sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Lass uns noch beten für die Predigt. Vater, wir danken dir sehr, dass du uns auch das Johannesevangelium geschenkt hast. Und wir wissen, das sind nicht nur einfach aufgeschriebene Worte, sondern du bist derjenige, der wirklich auch heute hier 2017 in München und Grünwald in unser Leben hineinsprechen will, durch dein lebendiges Wort. Dein Wort, auf das wir uns wirklich verlassen können, das wirklich die Wahrheit ist, die Grundlage unseres Lebens. Und so möchte ich dich bitten jetzt, Vater, dass du mächtig wirkst durch deinen Heiligen Geist. Sprich in unsere Herzen, in unsere Gedanken, in unsere ganz konkreten Lebenssituationen hinein. Wir loben und preisen dich. Amen. Wie gesagt, wir sind in der Predigtreihe durch das Johannesevangelium mit dem Titel Neues Leben in Christus. Neues Leben in Christus und wenn du persönlich an diesen Jesus Christus schon glaubst. Das heißt, wenn du eine persönliche Beziehung mit ihm hast, wie bekommt man eine Beziehung mit ihm? Einfach, indem das Gott in einem anfängt zu wirken und man erkennt, ich bin nicht so perfekt und vollkommen, aber es gibt einen, der sein Leben für mich gegeben hat, der lebendige Gott ist, Jesus Christus. Ihm das bekennt, was nicht gut ist im Leben und anfängt, ihm zu vertrauen, dann schenkt Gott wirklich, dass etwas ganz anderes wird in deinem Leben, dass man wirklich ja neu geboren wird, geistlich gesprochen. Und wir sehen das hier in diesem Text bei Johannes dem Täufer. Wir sehen das aber auch bei vielen anderen Christen in der Kirchengeschichte. Unter anderem sehen wir das bei den Christen direkt nach der Auferstehung von Jesus im Römischen Reich, zum Beispiel in Rom. Rom war damals richtig eine Weltstadt, es war die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und Rom war auch ja, ein Ort, in dem es ziemlich hart war zu leben. Warum? In Rom ist es ganz schön heftig zugegangen. Ziemlich viel körperliche Gewalt, ziemlich grausam. Auch der Ton, der Umgang miteinander war ziemlich ruppig. Es gab en masse sexuelle Ausbeutung. Es ging ziemlich gottlos zu. Kinder und Frauen haben in Rom ziemlich gelitten. Und plötzlich hat aber Gott in diesem, man möchte sagen, ja so fast gottlosen Rom eine gewaltige Erweckung geschenkt, wo wirklich viele Menschen persönlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Zehntausende von Menschen sind plötzlich zum Glauben an Jesus gekommen. Und die Frage ist natürlich, warum? Also Rom war viel, viel härter als München heute. Viel, viel säkularer als München. Wie war das möglich, dass in so einer Stadt plötzlich die Massen sich wirklich zu Jesus Christus gewendet haben und angefangen haben, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen? Und es ist ganz spannend, wenn man von Leuten liest, die das einfach mal so ein bisschen nachgeforscht haben, die sagen zum einen nach der Auferstehung von Jesus Christus, die ersten Christen, und wir haben eine ganz spannende Berichte auch in der Apostelgeschichte, die ersten Christen, die waren wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat, dass er wirklich auferstanden ist. Sie hatten es ja auch leibhaftig gesehen und miterlebt. Das heißt, das war nicht so ein Wischiwaschi-Christentum, sondern das war wirklich, die wussten, Jesus ist tatsächlich auferstanden von den Toten und es ist etwas ganz Entscheidendes anders, selbst über den irdischen Tod hinaus. Dieser Jesus Christus hat die Lösung gebracht für das irdische Sterben, für den Tod. Es ist wirklich möglich, ewiges Leben zu haben durch diesen Jesus Christus. Und wenn man dann weiter ist, wie es denn so gewesen ist bei diesen Christen, da fallen verschiedene Dinge auf. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal zwei Dinge, die berichtet werden, die unter anderem die Christen damals wirklich haben hervorstechen lassen. Der eine Punkt ist Finanzen. Die ersten Christen, die waren wirklich großzügig mit ihrem Geld und ihrem Besitz. Es wird uns berichtet, dass die wirklich sehr großzügig, freizügig waren und auch arme Leute, Menschen, die einfach weniger hatten, wirklich großzügig unterstützt haben. Das ist den Menschen in Rom, in dieser Hauptstadt, wirklich aufgefallen, dass die so freizügig gewesen sind mit persönlichem Besitz und mit Geld. Und interessanterweise, sie haben so vielen anderen Geld und Finanzen und materielle Sachen hingegeben, aber es gab eine Sache, die haben sie nicht anderen Leuten einfach so hingegeben. Wisst ihr, was das war? Das war ihr Körper gewesen. Sie waren sexuell sehr geheiligt gewesen und das hat geheißen, dass sie Sexualität wirklich nur in der Ehe genossen haben. Also ein ganz tolles Geschenk Gottes. Aber das ist in dieser damaligen Kultur in Rom so richtig hervorgestochen. Da war plötzlich eine Gruppe von Menschen, die nicht wie der Großteil der Römer damals finanziell sehr geizig gewesen sind, einfach sich an das geklammert haben, was sie hatten. Und die Römer damals waren auch bekannt, wenn man Berichte liest, die waren wirklich bekannt für sehr viel sexuelle Unmoral. Das war extrem ausgeprägt. Das sind wir heute in München im Prinzip wirklich noch eine heilige Stadt dagegen. Und jetzt stellt euch vor, jetzt gibt es plötzlich diese Gruppe von Menschen, die sagen, es hat diesen Jesus Christus gegeben, er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und sie unterstützen viele andere finanziell großzügig und gleichzeitig sagen sie, Sex ist so etwas Wunderbares, so etwas Geheiligtes, das nehme ich nur in dem Rahmen, so wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Das ist wirklich den Leuten ins Auge gestochen. Das ist nicht der einzige Grund, dass da entsprechend so eine Erweckung stattgefunden hat, aber die Historiker sagen, das waren zwei ganz wichtige Gründe, warum Gott dort wirklich so eine gewaltige Veränderung geschenkt hat. Und natürlich ist es immer Gnade Gottes, wenn er mächtiger wirkt den Menschen und so geistliche Aufbrüche schenkt. Aber wir wissen auch aus der Apostelgeschichte und auch aus der Kirchengeschichte, es ist gut, wenn Christen sich ganz bewusst Jesus wirklich immer mehr hingeben und sagen, ich will nicht nur so ein bisschen mit dir spielen, Jesus, sondern wirklich sagen, ich möchte dich wirklich Herr meines Lebens sein lassen und wirklich ihm in der Gnade Gottes treuer nachfolgen und gespannt zu sein, was Gott dann auch tut. Es gibt immer wieder Zeichen, wo Menschen, Christen angefangen haben zu beten, auch für geistliche Aufbrüche, und sich, soweit wir das können, in der eigenen Kraft auch ein Stück weit vorzubereiten und dann einfach gespannt zu sein, was der lebendige Gott tun wird. Und Johannes der Täufer hier in diesem Text ist so ein Beispiel. Ein Mensch, der seine Identität wirklich in diesem auferstandenen Jesus Christus gefunden hat. Und der nicht nur so ein bisschen ab und an mal an Jesus gedacht hat, sondern der wirklich diesem Jesus Christus nachgefolgt ist. Und wir schauen uns heute Morgen drei Hauptpunkte an. Erstens auf Jesus hinweisen, Verse 19 und 23. Zweitens Johannes Sicht auf sich selbst in den Versen 20 und 27. Und dann drittens Johannes Sicht auf Jesus in Versen 29 und 30. Zunächst mal auf Jesus hinweisen. Hier heißt es in Vers 19, in welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Dieser Johannes war in seinem Kern so verändert, er hat seine Identität so in Jesus Christus gefunden und auch gesucht, dass er ganz natürlich dann durch sein Leben auf so eine Art und Weise auf Jesus hingewiesen hat, dass selbst die Elite damals des jüdischen Volkes auf ihn aufmerksam geworden ist und die gesagt haben, bei diesem Mann ist irgendetwas Besonderes. Da müssen wir mal einige Priester und Leviten hinschicken und fragen, wer ist er eigentlich? Wer ist dieser Mann? Weil die haben gespürt und gewusst, da ist wirklich etwas Besonderes. Und dann sagen sie zum Beispiel in Vers 21, bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Das heißt, er ist in seinem Kern verändert. Sie wollen wissen, wer bist du denn? Und Johannes wusste ganz genau, wer er ist in seiner Identität in Christus und was seine Rolle und Aufgabe ist. Schaut mit rein in den Vers 23. Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Der Herr ist natürlich Jesus Christus. Eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Eine Stimme, die ruft. Und ich höre immer wieder von Christen, dass sie sagen, wir müssten angeblich nicht so viel über Jesus reden, wir müssen es einfach nur leben. Und dann werden die anderen das schon sehen. Und natürlich sollen du und ich in der Gnade Gottes das leben. Das habe ich ja gerade vorhin erzählt, auch von diesen ersten Christen in Rom. Natürlich soll das, was wir glauben, dann auch sich im Alltag auswirken und zeigen. Gar keine Frage. Aber es ist wirklich unbiblisch, es ist falsch zu sagen, dass wir gar nicht über Jesus reden sollen oder ihn nicht, seinen Namen nicht in den Mund nehmen sollen. Eine Stimme, die ruft. Eine Stimme, die ruft, es ist sehr, sehr wichtig, auch im Alltag immer wieder diese Liebe, diese Begeisterung für Jesus auch darin Ausdruck zu geben, indem man auch hinweist auf ihn, auf sein Wort, seine Gemeinde und auch den Namen Jesus Christus benutzt. Im Namen Jesus steckt eine Kraft und eine Macht. Es ist gut, über Gott zu reden, aber über Gott reden viele. Und es ist wichtig, auch es konkret zu machen, wer ist denn dieser lebendige und auch auferstandene Gott? Und das ist Jesus Christus alleine. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, Johannes Sicht auf sich selbst. Der Johannes, der hatte sich nicht irgendwie selbst überschätzt, er hat aber gleichzeitig auch nicht irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex. Lass uns reinschauen in den Vers 20. Er hat sich nicht selbst überschätzt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Menschen waren wirklich total angetan und begeistert von diesem Johannes. Die sind in Massen zu ihm gekommen. Die Elite hat Priester zu ihm geschickt und gesagt, wer bist du denn? Es wäre menschlich gewesen, sehr leicht gewesen, ein Stück weit sich das zu Kopfe steigen zu lassen, ein Stück weit hochmütig zu werden. Aber schaut mal in diesen Vers 20 rein. Wir sehen, dass er durch seine Identität in Christus wirklich im Kern verändert war. Da heißt es hier, Johannes ließ alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Messias. Und ich erzähle euch mal kurz eine Geschichte. Und zwar ein Freund von mir ist ein Pastor, große Gemeinde in den USA. Also als ich 3000 Leute im Gottesdienst und der hat zu mir gesagt, weißt du Steffen, das ist für mich immer wieder eine Versuchung am Sonntagmorgen, wenn ich auf die Bühne gehe und predige, ein Stück weit einfach so die Leute zu unterhalten und ein Stück weit die Aufmerksamkeit auf mich zu bringen. Ein Stück weit mich selber groß zu machen. Er hat gesagt, das ist immer so wichtig in der Gnade Gottes, dass wenn ich predige, was wirklich etwas Heiliges ist, weil es geht um den lebendigen Gott. Es geht wirklich darum, Jesus Christus groß zu machen. Dieser Johannes, der hat es verstanden in seinem Kern, in seinem Herzen, in seiner Identität. Ich bin nicht Messias, ich bin nicht der Tolle. Aber es gibt einen, der großartig ist, der lebendiger Gott ist, der auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus. Und das hat dieser Johannes wirklich in der Gnade Gottes verinnerlicht gehabt. Aber gleichzeitig, während er keine Selbstüberschätzung gehabt hat, hatte er auch keinen Minderwertigkeitskomplex, was ja leider auch sehr weit verbreitet ist. Der Johannes hatte eine absolut realistische Sichtweise von sich selber. Ich lese mal in Vers 27. Da sagt Johannes, es ist der, der nach mir kommt, also dieser Jesus. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Wie gesagt, er hat sich nicht selbst überschätzt. Er hatte auch keinen Minderwertigkeitskomplex. Der Johannes hatte eine realistische Sichtweise auf sich selber. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Um das richtig zu verstehen, muss man was wissen aus der jüdischen Kultur. Damals war es so gewesen, dass wenn man die Riemen von Sandalen geöffnet hat, da ging es darum, nicht nur diese Riemen zu öffnen und diese auszuziehen, sondern es ging darum, die Füße, die vom Staub draußen meist ziemlich dreckig waren, auch gestunken haben, die Füße zu waschen. Und das war eine Arbeit, die wirklich nur Sklaven machen durften. Selbst ein Rabbi konnte nicht seinen Anhängern nachfolgendes auftragen oder gar befehlen. Das war für sie nicht dafür, das war zu niedrig für sie gewesen. Nur Sklaven durften das machen. Und dieser Johannes hat so seine Identität in Christus, dass er sagt, ganz realistisch, ohne Minderwertigkeitskomplex, ich habe nicht einmal die Würde, die Riemen von den Sandalen zu öffnen. Und dieser Johannes hat aber gleichzeitig, und das daran zeigt sich, dass er keinen Minderwertigkeitskomplex gehabt hat, der hat nicht lange rumgejammert. Der hat es einfach kurz mal realistisch gesagt, so ist es. Und er hat aber gleichzeitig gewusst, dass er durch diese Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, wirklich absolut geliebt und wertvoll ist. Und so ist es auch für dich und mich, wenn du an Jesus glaubst, beziehungsweise der erste Satz stimmt für alle, du und ich sind Sünder. Das ist einfach Tatsache. Aber wir müssen nicht ewig damit rummachen. Es gibt welche, die haben, also Menschen, die einen Minderwertigkeitskomplex haben, die kommen immer wieder und sagen, ach, ich bin so schlecht und überhaupt und so weiter. Was dahinter steckt, ist letzten Endes auch eine gewisse Selbstbezogenheit, die sich immer wieder um sich selber dreht. Der Johannes stellt es einfach mal kurz und deutlich klar, ich bin nicht einmal würdig, die Riemen seiner Sandalen zu öffnen, aber er verbleibt nicht ewig da und so sollen du und ich auch nicht ewig da verbleiben und einfach nur um uns selber drehen und sagen, ach wie schlimm sind wir, sondern klar, deutlich feststellen, ich bin Sünder, ich brauche diesen Jesus, aber dann den Fokus zu haben auf diesen auferstandenen Jesus Christus. Seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Liebe, all das, was er in deinem Leben auch tut und schenkt, all das Gute, das er auch wirklich durch dich tun will. Das heißt, Johannes, durch Identität mit Christus nicht hochmütig, nicht selbstüberschätzend, aber auch nicht rumlaufen und ständig sagen, wie schlecht er ist, sondern das kurz und bündig feststellen und dann die Gnade Gottes, die Herrlichkeit, die Vergebung, die Größe, die Liebe Gottes zu genießen und auch zu bekennen. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt, Johannes' Sicht auf Jesus. Da heißt es hier in Vers 29, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Jetzt muss man aufpassen bei diesem Vers, das könnte man leicht missverstehen, wenn man nur diesen Vers liest. Und ich habe auch nochmals nachgeschaut, das ist wirklich eine akkurate Übersetzung. Also jetzt nicht so, dass die schlecht übersetzt haben, das ist wirklich, was im Griechischen dasteht mit, dass die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Man muss deswegen aufpassen, weil wenn man nur das liest, könnte man meinen, dass hier von Allversöhnung gesprochen wird. Man könnte es so verstehen, als ob gesagt würde, dass Jesus gekommen ist, ein perfektes Leben ohne jede Sünde gelebt hat, gestorben, auferstanden ist und dass er dann die Sünden von allen komplett wegnimmt, egal was die machen oder nicht tun oder wie auch immer. Das ist nicht, was gemeint ist. Wir wissen das, weil es gibt auch andere Bibelstellen. Das ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip, wenn du etwas liest in der Bibel, nicht nur anhand eines Verses gleich in eine Richtung loslaufen, sondern es geht darum, biblisch richtig zu verstehen, richtig zu interpretieren. Wir müssen die ganze Schrift, die ganze Bibel anschauen. Das heißt auch andere Bibelverse, und da gibt es viele Bibelverse, die klar sagen, nur wenn du diesen Jesus Christus als den Herrn und Retter deines Lebens aufgenommen hast. Das ist sehr wichtig. Was hier der Johannes ausdrücken will, ist, dass er sagt, der ganzen Welt, das soll heißen, Menschen aus allen Nationen und Völkern und Stämmen werden zum Glauben an diesen Jesus Christus kommen. Und für die Menschen ist es wahr, dass er wirklich stellvertretend durch seinen Tod am Kreuz die Sünden wegnimmt. Und wenn wir lesen, Opferlamm hier, seht, hier ist das Opferlamm Gottes. Wenn wir uns die Bibel anschauen, das muss dich erinnern an das zweite Buch Mose. Das ist die Stelle, als die Israeliten in Ägypten sind. Das ist kurz vor dem Auszug ins gelobte Land. Und das ist direkt vor der letzten Plage, der 10 Plagen. Da wird den Israeliten gesagt, schlachtet ein Opferlamm. Und nehmt das Blut dieses Opferlammes und streicht es an eure Türrahmen. Und wenn du das tust, dann wirst du und deine Familie geschützt sein. Dann wird euch nichts passieren. Die Ägypter, die das nicht gemacht haben, haben in dieser Nacht um Mitternacht in jedem Haus der Ägypter ist mindestens ein Tod zu beklagen gewesen. Die Erstgeborenen sind damals gestorben. Diejenigen, die allerdings ein Opferlamm geschlachtet haben und das Blut an die Türrahmen gestrichen haben, die sind bewahrt gewesen, die sind gerettet gewesen. Und so ist es auch heute für dich und mich hier in 2017 in München in Deutschland. Wenn du diesem Jesus Christus vertraust, dann ist es sein Blut, das dich rettet. Der stellvertretende Tod von Jesus Christus, seine Gerechtigkeit wird dir angerechnet. Und dann in Vers 30 heißt es hier, er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Einer, der größer ist als ich. Das hat wiederum zu tun mit diesem Nicht-Selbst-Überschätzen, diesem Demut zu verstehen. Ich bin sehr wertvoll und geliebt in Gottes Augen, wichtig. Aber es gibt einen, der noch größer ist als ich, dem alle Ehre gebührt, eben diesen Jesus Christus. Und was wir bei Johannes sehen, ist gerade durch diese realistische Sichtweise. Ja, ich bin Sünder, aber ich bin sehr wertvoll und geliebt. Als Folge dessen findet er wirklich seine Identität in Christus. Das heißt, er fürchtet nicht andere Menschen. Er hat eine ganz, ganz große Freiheit in Jesus Christus. Er hat einen gefestigten Charakter und Gott arbeitet natürlich in seiner Gnade auch weiterhin an seinem Charakter, macht ihn Stück für Stück Jesus Christus ähnlicher. aber er hat eine ganz, ganz große Freiheit. Und ich weiß, praktisch gesprochen beim Thema, wo findest du und ich unsere Identität? Es ist sehr leicht, Identität, das machen die meisten, zu versuchen zu finden im Erfolg. Das heißt, wenn es gut läuft, bei dem, was dir besonders wichtig ist, wenn es gut läuft, dann fühlst du dich richtig gut. Aber es gibt ja auch mal Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Und dann zeigt sich, ob es deine Identität in dem ist oder ob es wirklich in Jesus Christus ist. Wenn es nicht so gut läuft, aber deine Identität ist in diesem Erfolg, dann wirst du verunsichert sein. Und du fängst an zu zweifeln, bin ich wirklich geliebt, bin ich wertvoll? Und von diesem Johannes können wir lernen, das hat für ihn in der Gnade Gottes keine große Rolle mehr gespielt. Er hat seine Identität, seine Wertanerkennung wirklich bei Jesus Christus gefunden und unabhängig vom äußeren Erfolg hat er genau gewusst, ich bin sehr wertvoll und geliebt. Und wir wissen vom Apostel Paulus, der hat in 1. Korinther Kapitel 4, Verse 3 und 4 das Folgende geschrieben. Allerdings, und hat er die Juden geschrieben, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr, das heißt Jesus, entscheidend ist das Urteil, das Jesus über mich spricht. Das heißt, Paulus sagt ihnen glasklar, wisst ihr was? Es kommt letzten Endes, wenn man wirklich so ans Ende der Zeit denkt, das was wirklich letzten Endes zählt und wichtig ist, letzten Endes kommt es nicht auf euer Urteil über mich, Paulus, an. Und das gilt auch für dich in deinen Situationen, im Beruf oder sonst wo, wirklich wissen zu können, es kommt nicht auf euer Urteil an. Und dann sagt er was ganz Erstaunliches, er sagt, es kommt nicht mal auf mein eigenes Urteil über mich selbst an. Und er sagt dann, ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas zu Schulden kommen hätte lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Er versteht, dass du und ich nicht alles total komplett richtig sehen und erkennen. Das heißt, er sagt, es kommt nicht auf euer Urteil an, es kommt auch nicht auf mein eigenes Urteil an, ob ich denke, ich habe das entsprechend einfach alles gut und richtig gemacht, sondern entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Und da ist genau der entscheidende Punkt. Durch persönlichen Glauben an Jesus Christus, dieses Opferlamm Gottes, wenn du auf Jesus vertraust, an ihn glaubst, darfst du absolut felsenfest wissen, du bist für alle Zeit bedingungslos von diesem Gott geliebt. Und er wird mit dir sein, er wird dich trösten, er wird dich führen, er wird dich leiten und er wird auch den Weg für dich bereiten, er wird vor dir gehen, er wird mit dir gehen. Und es gibt so viele Dinge, wo du und ich nicht genau wissen, soll ich links oder rechts gehen, was ist genau das Richtige? Jesus Christus will mit dir gehen. Er wird dich führen und leiten. Und letzten Endes, am Tag des Gerichts, Jesus Christus wird beschrieben in der Bibel als der Richter über alle Menschen. Du musst in keinster Weise irgendwie Angst davor haben, sondern du darfst wirklich wissen, wegen Jesus Christus, wegen dem, was er getan hat, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, bist du komplett freigesprochen. Und es ist gut mit dir und deinem Leben. Und ich wünsche dir das, genauso wie auch mir selber, dass du im Alltag, in den konkreten Dingen, immer mehr es in seiner Gnade lernen darfst, die Identität gerade im Kreuz und in der Auferstehung in Jesus Christus zu finden und nicht so sehr im äußerlichen Erfolg oder in dem, wie du aussiehst oder was es sonst sein magst, sondern wirklich in Jesus Christus. Und was Gott dann so nebenbei noch dazu schenkt, ist, dass er dir eine ganz große Freude und Freiheit schenkt. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wirklich in dir unsere Identität finden können. Und so möchte ich dich bitten, du kennst unsere ganzen Götter und falschen Götzen, wo wir sonst manchmal versuchen, unseren Wert zu finden. und es trägt doch nicht, es hält doch nicht. Schenke deiner Gnade, dass wir immer mehr zu dir, Herr Jesus, zu deinem Evangelium, zu deiner Gospelbotschaft zurückkehren und damit tiefer gehen. Vater, du weißt, was da beim Einzelnen dran ist, wo diese Punkte sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns darin eine ganz, ganz große Freiheit schenkst. Lass uns wirklich spüren, deine Liebe, die uns persönlich konkret gilt, in der Not Nachfolge zu dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch veränderst, auch im Charakter. Ich möchte dich bitten, dass andere Menschen in uns das immer mehr sehen und spüren, dass du in uns lebst und dass du hier auch im Großraum München Gemeinde Gottes, Reich Gottes baust. Ich möchte dich bitten, lebendiger Gott, schenk uns, dass wir ähnlich wie in Rom damals immer mehr das erleben dürfen, dass Menschen wirklich aufwachen, dass sie dich als denjenigen erkennen, Herr Jesus, der du wahrhaft bist, lebendiger Gott und der beste Liebhaber unserer Seele. Amen.